Abschnitt 9 aus David Copperfield, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 5. Kapitel, Teil 2. Als ich Hand in Hand mit dem neuen Bekannten das Büro verließ, warf ich einen verstohlenen Blick auf ihn. Es war ein hagerer, blasser junger Mann mit hohlen Wangen und einem Kinn, das fast so schwarz war wie Mr. Murdstones Kinn, aber damit hörte die Ähnlichkeit auf, denn sein Backenbart war wegrasiert und das Haar war anstatt glänzend schwarz, rostig und trocken. Er trug schwarze Kleidung, die auch etwas rostig und trocken und an den Armen und den Beinen etwas zu kurz war, und hatte ein weißes, nicht allzu reines Tuch um den Hals. Ich setzte nicht voraus, dass dieses Halstuch alles Weißzeug war, was er auf dem Leibe hatte, es war aber weiter keins zu erblicken. »Du bist der neue Schüler?« fragte er. »Ja, Sir«, gab ich zur Antwort. Ich vermutete das, ich wusste es nicht. »Ich bin einer der Lehrer von Salem House«, sagte er. Ich verbeugte mich und fühlte mich sehr eingeschüchtert. Ich schämte mich so sehr, etwas so Gewöhnliches wie meinen Koffer gegen einen Gelehrten und Lehrer von Salem House zu erwähnen, dass wir schon ein Stückchen weg waren, als ich ihn daran erinnerte. Wir kehrten um und er sagte dem Kommi, dass der Fuhrmann den Koffer zu Mittag abholen werde. »Erlauben Sie, Sir«, sagte ich, als wir wieder eine Strecke weg waren. »Ist es weit?« »Es ist nicht weit von Blackheath«, sagte er. »Ist das weit, Sir?« frug ich schüchtern. »Es ist eine gute Strecke«, sagte er. »Wir fahren mit der Landkutsche. Es ist ein paar Stunden.« Ich war so müde und matt, dass der Gedanke, noch ein paar Stunden auszuhalten, zu viel für mich war. Ich fasste mir ein Herz und sagte zu ihm, dass ich seit gestern Abend nüchtern sei und dass ich ihm sehr dankbar sein werde, wenn er mir erlauben wollte, mir etwas zu essen zu kaufen. Er schien sich darüber zu wundern. Ich erinnere mich, dass er stehen blieb und mich ansah und sagte, nachdem er einen Augenblick bei sich überlegt hatte, er wolle eine alte Frau, die nicht weit wohne, besuchen und das Beste werde sein, wenn ich unterwegs Brot und was ich sonst brauche, kaufe und bei ihr, wo wir Milch erhalten könnten, frühstücke. Wir gingen daher zu einem Bäcker und nachdem ich nacheinander fast alles, was schwer verdaulich war, hatte kaufen wollen und er mir abgeraten hatte, entschieden wir uns endlich für ein hübsches, kleines Laib Schwarzbrot, das mir 3 Pence kostete. Dann kauften wir in einem Laden ein Ei und einen Schnitt Speck, was mir immer noch sehr viel Einzelnes von meinem 2. Schilling übrig ließ, weshalb mir London als ein sehr billiger Platz vorkam. Als wir mit unserem Einkaufe fertig waren, gingen wir durch entsetzlichen Lärm und großes Getöse, dass mein müdes Haupt ganz verwirrt wurde, und über eine Brücke, wahrscheinlich die Londonbrücke, er nannte mir ihren Namen, ich war aber halb eingeschlafen, bis wir der alten Frau Wohnung erreichten. Es war eine Art Armenspital, wie ich aus dem Ansehen des Hauses und einer Überschrift über der Tür, welche besagte, das Haus sei für 25 arme Leute errichtet, ersah. Der Schullehrer von Salem House öffnete den Drücker einer der kleinen schwarzen Türen, die alle ganz gleich waren, und neben denen sich ein paar kleine Fenster von geripptem Glas befanden, und wir traten in das kleine Haus einer dieser armen Personen, die ein Feuer blies, auf dem sie eine kleine Pfanne zum Kochen bringen wollte. Als sie den Schullehrer eintraten sah, ließ die Alte den Blasebalg in den Schoß sinken und sagte etwas, was wie »Mein Charlie« klang. Als sie aber auch mich erblickte, stand sie auf, rieb sich die Hände und knickste verlegen ein wenig. »Kannst du vielleicht das Frühstück für diesen jungen Herrn kochen?« sagte der Schullehrer von Salem House. »Ob ich kann?« fragte die Alte. »Natürlich kann ich.« »Was macht Mrs. Fibbitson heute?« sagte der Schullehrer und sah eine andere alte Frau an, die in einem großen Stuhl am Feuer saß und so in Kleider gehüllt war, dass ich heute noch froh bin, dass ich mich nicht auf sie gesetzt habe. »Ach, sie befindet sich nur so, so«, sagte die erste alte Frau. »Es ist einer ihrer schlimmen Tage. Wenn das Feuer durch Zufall ausginge, glaube ich wahrhaftig, sie würde auch ausgehen und nicht wieder zu sich kommen.« Als sie die Alte ansahen, folgte ich ihrem Beispiel. Obgleich es draußen warm war, schien sie doch an nichts als an das Feuer zu denken. Ich glaube, sie gönnte selbst der Pfanne ihr Plätzchen nicht und vermute, sie nahm es sehr übel, dass die Pfanne durch das Kochen meines Frühstücks noch länger in Anspruch genommen werden sollte, denn ich sah mit meinen eigenen betroffenen Augen, wie sie mir während des Kochens mit der Faust drohte, als einmal niemand Acht gab. Der Sonnenschein strömte zu dem kleinen Fenster herein, aber sie saß mit ihrem Rücken und des Stuhles Rücken dagegen und schützte das Feuer, als wollte sie dieses warm erhalten und bewachte es auf das Argwöhnischste. Das Fertigwerden meines Frühstücks und das Freiwerden des Feuers verursachten ihr eine so außerordentliche Freude, dass sie laut auflachte und, wie ich gestehen muss, sehr unmelodisch. Ich setzte mich hin zu meinem Schwarzbrot, dem Ei und dem Speck und einem Napf mit Milch und hatte ein ganz köstliches Mahl. Während ich noch im vollen Genuss desselben war, sagte die Alte zum Schullehrer, »Hast du deine Flöte bei dir?« »Ja«, antwortete er. »Blase ein bisschen«, sagte die Alte bittend, »bitte.« Der Schulmeister steckte bei dieser Aufforderung die Hände unter den Rockschoß und brachte eine Flöte in drei Stücken hervor, die er zusammensetzte und sogleich zu blasen anfing. Nach vieljähriger Überlegung muss ich immer noch der Meinung sein, dass auf der ganzen Welt kein Mensch sein konnte, der schlechter blies. Er brachte die allerjämmerlichsten Klänge, die ich jemals gehört habe, hervor. Ich weiß nicht, was die Melodie war, wenn von einer Melodie die Rede sein konnte, was ich sehr bezweifle, aber auf mich machte die Musik einen sehr schlechten Eindruck. Erstlich machte sie mich an allen meinen Kummer denken, bis ich kaum die Tränen zurückhalten konnte, zweitens benahm sie mir den Appetit und endlich machte sie mich so schläfrig, dass es mir unmöglich war, die Augen offen zu behalten. Sie fangen an, sich wieder zu schließen, und ich fange an, wieder zu nicken, wie die Erinnerung wieder in mir aufsteigt. Wieder sehe ich das kleine Stübchen mit dem offenen Wandschranke in der Ecke, den Stühlen mit den hohen Lehnen, der kleinen Zickzacktreppe, die in die Stube darüber führte, und den drei Pfauenfedern über dem Kaminsims. Ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal hineintrat, wunderte ich mich, was wohl der Pfau gedacht haben mochte, wenn er gewusst hätte, zu welchem Schmuck seine Federzieher verwendet werden sollte. Wieder verschwimmt das Bild langsam im Nebel und ich nicke und schlafe. Die Flöte wird unhörbar, ich vernehme das Rollen des Wagens und ich bin auf der Reise. Der Wagen stößt, ich wache plötzlich auf aus dem Schlafe und die Flöte erklingt wieder und der Schulmeister von Salem House sitzt mit übereinander geschlagenen Beinen und bläst die kläglichsten Töne, während die alte Frau vergnügt zuhört. Sie zergeht im Nebel und er zergeht und alles zergeht und es gibt keine Flöte, keinen Schullehrer, kein Salem House, keinen David Copperfield, sondern nichts als tiefen, tiefen Schlaf. Ich glaube, ich träumte einmal, während er die kläglichen Töne hervorblies, dass die alte Frau in ihrer entzückten Bewunderung dem Schüler immer nahe und näher kam, dicht hinter den Stuhl getreten war und den Arm zärtlich um des Schullehrers Hals geschlungen hatte, was dem Spielen für den Augenblick ein Ende machte. Damals, unmittelbar darauf, war ich in einem Mittelzustand zwischen Schlafen und Wachen, denn als er wieder anfing, er unterbrach einmal das Spielen, hörte ich die alte Frau Mrs. Fibbitson fragen, ob es nicht köstlich sei, sie meinte die Flöte, worauf Mrs. Fibbitson antwortete, »Ja, ja«, und dem Feuer zunickte, dem sie, wie ich nicht zweifle, die Entstehung der Musik zuschrieb. Ich muss lange Zeit geschlummert haben, als der Schulmeister von Salem House seine Flöte in drei Stücke auseinanderschraubte, sie einsteckte und mich mit sich fortnahm. Die Landkutsche war nicht weit und wir stiegen auf das Dach, aber ich war so schläfrig, dass, als wir einmal unterwegs anhielten, sie mich hineinsetzen ließen, wo keine Passagiere waren und wo ich festschlief, bis die Kutsche unter einem grünen Laubdach im Schritt einen steilen Hügel hinauffuhr. Gleich darauf hielt sie an und hatte ihr Ziel erreicht. Wenige Schritte brachten uns, nämlich den Schullehrer und mich, nach Salem House, das von einer hohen Ziegelmauer umschlossen war und sehr öde aussah. Über einer Tür in dieser Mauer stand auf einem Brette die Inschrift Salem House, und durch ein Gitterfenster in dieser Tür musterte uns erst, nachdem wir geklingelt hatten, ein mürrisches Gesicht, das, wie ich nach dem Öffnen der Tür fand, einem dicken Manne mit einem kurzen Halse, einem hölzernen Beine, hervorstehenden Schläfen und gleichmäßig um den ganzen Kopf verschnittenen Haaren gehörte. »Der neue Schüler«, sagte der Lehrer. Der Mann mit dem hölzernen Beine musterte mich vom Kopf bis zur Zehe, wozu er nicht lange brauchte, schloss die Tür hinter uns und zog den Schlüssel ab. Wir gingen unter ein paar großen Bäumen hin nach dem Hause, als er meinen Führer zurückrief. »He da!« Wir sahen uns um und er stand in der Tür des Pförtnerhäuschens ein paar Stiefeln in der Hand. »He! Der Schuhflicker ist da gewesen«, sagte er und sagte, er könne sie nicht mehr flicken. Er sagte, es wäre kein Stück mehr vom anfänglichen Stiefel übrig, und er wunderte sich, dass sie so etwas verlangen könnten. Mit diesen Worten warf er die Stiefel Mr. Mer, so hieß der Lehrer, vor die Füße, und dieser kehrte um und hob sie auf und betrachtete sie mit betrübtem Blick, als wir weitergingen. Ich bemerkte jetzt zum ersten Mal, dass seine Stiefeln in einem sehr schlechten Zustande waren und dass an einer Stelle der Strumpf eben hervorbrach wie aus einer Knospe. Salem House war ein viereckiges Haus aus roten Ziegeln mit einem Flügel an jeder Seite und sah sehr kahl und leer aus. Überall war es so still, dass ich zu Mr. Mel sagte, die Schüler müssten wohl spazieren gegangen sein, aber er schien sich zu wundern, dass ich nicht wusste, dass Ferien waren, dass die Schüler alle nach Hause gereist waren, dass Mr. Creakle, der Eigentümer, nebst Frau und Tochter sich im Seebade befand und dass man mich zur Strafe für meine Missetat während der Ferien hierher geschickt hatte. Die Schulstube erschien mir als der ungemütlichste und traurigste Platz, den ich jemals gesehen hatte. Ich sehe ihn jetzt noch. Ein langes Zimmer mit drei langen Reihen Schultischen und sechs Reihen Bänken und überall besetzten Pflöcken zum Aufhängen der Hüte und der Schiefertafeln. Einzelne Blätter aus alten Schreib- und Übungsbüchern sind auf dem schmutzigen Flur zerstreut. Zwei arme, kleine weiße Mäuse, die ihr Eigentümer zurückgelassen, laufen in ihren Papphäuschen hinten und her und spüren mit ihren roten Augen und schnüffeln in allen Ecken nach etwas zum Essen. Ein Vogel in einem Käfig hüpft melancholisch auf und ab, aber singt oder zwitschert nicht. Das ganze Zimmer durchdringt ein merkwürdiger, dumpfer Geruch wie von verschimmelten Hosen, zu lange eingeschlossen gehaltenen Äpfeln und vermoderten Büchern. Es könnte nicht mehr Tinte verspritzt sein, wenn das Haus von Anfang an dachlos gewesen wäre und der Himmel das ganze Jahr hindurch Tinte geregnet, geschneit, gehagelt und gestürmt hätte. Mr. Mel hatte mich allein gelassen, während er seine unflickbaren Stiefeln hinauftrug, und ich ging unterdessen leise nach dem oberen Ende des Zimmers. Als ich an den Tisch des Lehrers kam, fand ich eine Pappe mit der schön geschriebenen Inschrift »Nehmet euch in Acht, er beißt!« Ich kletterte unverzüglich auf das Pult hinauf, denn ich fürchtete, es sei unten ein großer Hund versteckt. Aber obgleich ich mich überall besorgt umsah, konnte ich doch nichts entdecken. Ich forschte immer noch, als Mr. Mer zurückkehrte und mich fragte, was ich da oben mache. »Ich bitte um Verzeihung, Sir«, sagte ich, »ich suche den Hund.« »Hund?« sagte er, »welchen Hund?« Ist's kein Hund, Sir? Was soll ein Hund sein? Vor dem man sich in Acht nehmen soll, der beißt. Nein, Copperfield, sagte er ernst, das ist kein Hund, das ist ein Knabe. Ich habe Befehl, Copperfield, diesen Zettel auf deinen Rücken zu heften. Es tut mir leid, dass ich so mit dir anfangen muss, aber ich muss es tun. Bei diesen Worten hob er mich vom Pulte herunter und band mir die Pappe, die zu diesem Zwecke sinnreich vorgerichtet war, wie einen Tornister auf den Rücken, und von nun an hatte ich den Trost, sie überall, wo ich hinging, mitzunehmen. Was ich von diesem Zettel zu leiden hatte, kann sich niemand vorstellen. Ob mich Leute sehen konnten oder nicht, immer bildete ich mir ein, jemand lese es. Es war für mich keine Erleichterung, wenn ich mich umdrehte und niemanden erblickte. Ich konnte den Gedanken nicht loswerden, dass stets jemand hinter meinem Rücken stehe. Der böse Mann mit dem hölzernen Beine verschlimmerte noch mein Leiden. Er hatte zu befehlen, und wenn er sah, dass ich mich an einen Baum, an eine Wand oder an das Haus lehnte, so schrie er mir aus seinem Häuschen mit fürchterlich lauter Stimme zu: »Ida Copperfield, verstecke den Zettel nicht, sonst zeige ich dich an!« Der Spielplatz war ein kahler, mit Sand bestreuter Hof vor den Fenstern der Küche und Gesindestube. Und ich wusste, dass die Dienerschaft und der Fleischer und der Bäcker den Zettel lasen, mit einem Worte, dass jeder, der früh, wenn ich auf dem Spielplatz spazieren gehen musste, im Hause ab und zu ging, las, dass man sich vor mir in Acht nehmen müsse, weil ich beiße. Ich erinnere mich, dass ich mich vor mir selbst zu fürchten anfing, als vor einem wilden Knaben, der beißt. Auf dem Spielplatz war eine alte Tür, in welche die Schulknaben ihre Namen hineingeschnitten hatten. Sie war fast bedeckt von solchen Inschriften. In meiner Furcht vor dem Ende der Ferien und der Zurückkunft der Schüler konnte ich keinen einzigen Namen lesen, ohne mich zu fragen, in welchem Ton er lesen werde: »Nehmt euch in Acht vor ihm, er beißt!« Da war ein Knabe, ein gewisser J. Steerforth, der seinen Namen sehr oft und sehr tief eingeschnitten hatte, der, wie ich mir vorstellte, die Schrift mit sehr lauter Stimme lesen und mich beim Haare zupfen werde. Dann war ein anderer Knabe, Tommy Traddles, von dem ich fürchtete, er werde damit Spaß treiben und sich stellen, als ob er sich entsetzlich vor mir fürchte. Von einem dritten, George Dempel, glaubte ich, er werde die Inschrift singen. Ich, das kleine eingeschüchterte Geschöpf, habe diese Tür angesehen, bis die Eigentümer aller dieser Namen, es waren jetzt 45 Schüler in der Schule, wie mir Mr. Mell sagte, mich durch allgemeinen Beschluss in Verruf zu tun schienen, wobei jeder in seiner eigenen Weise ausrief: »Nehmt euch in Acht vor ihm, er beißt!« Ganz ebenso war es an den Plätzen vor dem Pulte und auf den Bänken. Ebenso war es mit den Reihen verlassener Bettstellen, auf die ich aus meinem Bett heraus einen Blick warf. Ich erinnere mich, wie ich eine Nacht nach der anderen träumte, ich sei wieder bei meiner Mutter wie früher oder auf Besuch bei Mr. Peggotty oder reise als Außenpassagier mit der Landkutsche oder speise wieder mit meinem unglücklichen Freund, dem Kellner, und überall setzte ich die Leute in Verwunderung durch die unglückliche Entdeckung, dass ich nichts anhatte als mein Hemdchen und diesen Zettel auf dem Rücken. In der Einförmigkeit meines Lebens und in der beständigen Furcht vor der Wiedereröffnung der Schule war es für mich ein unerträgliches Leiden. Ich hatte jeden Tag lange Lektionen bei Mr. Mell, und da Mr. und Miss Murdstone nicht anwesend waren, bewältigte ich sie glücklich. Vor und nach den Lehrstunden ging ich spazieren, überwacht von dem Mann mit dem hölzernen Beine. Wie lebhaft ich mich an die Feuchtigkeit und an das Haus erinnere, an die grün überlaufenen und zersprungenen Sandsteinplatten im Hofe, an das alte, lecke Wasserfass, an die verwaschenen Stämme der düstern Bäume, die mehr als andere Bäume im Regen getröpfelt und weniger in der Sonne geblüht zu haben schienen. Um 1 Uhr aß ich mit Mr. Mell am oberen Ende eines langen, kahlen Speisesaals voll hölzerner Tische, wo es sehr nach Fett roch. Dann hatten wir neue Lektionen bis zum Tee, den Mr. Mel aus einer blauen Tasse und ich aus einem zinnernen Topfe trank. Den ganzen Tag lang und bis 7 oder 8 Uhr abends war Mr. Mel an seinem besonderen Pulte im Schulzimmer auf das angestrengteste beschäftigt mit Feder, Tinte, Linealbüchern und Schreibpapier. Wie ich erfuhr, zog er die Rechnungen für das vergangene halbe Jahr aus. Wenn er abends die Arbeit zur Seite legte, nahm er die Flöte heraus und blies, bis ich fast glaubte, er müsse allmählich sein ganzes Ich zu dem großen Loche am oberen Ende hineinblasen und sich durch die Klappen verflüchtigen. Ich stelle mir mein eigenes kleines Ich vor, wie ich in dem schwach erhellten Zimmer den Kopf in die Hand gestützt sitze, wenn ich meist der kläglichen Musik Mr. Mel's zuhöre und die Aufgabe für morgen durchgehe. Ich sehe mich, wie ich die Bücher weggelegt habe und immer noch der kläglichen Musik Mr. Mel's lausche, und ich höre daraus, was wir früher das mütterliche Haus war, und ich höre den Wind wehen über die Dünen von Yarmouth und fühle mich sehr bedrückt und einsam. Ich sehe mich, wie ich hierauf zu Bette gehe, in den ungewohnten Räumen und mich auf das Bett setze und mich mit Tränen nach einem tröstenden Worte von Peggotty sehne. Ich sehe mich, wie ich früh die Treppe herunterkomme und durch ein Treppenfenster draußen auf dem Dache eines Häuschens die große Schulglocke sehe mit einer Wetterfahne darüber und wie ich mich vor der Zeit fürchte, wo sie J. Steerforth und die übrigen zur Arbeit ruft, was in meiner Furcht nur dem Zeitpunkt nachsteht, wo der Mann mit dem hölzernen Beine das rostige Tor aufschließen und den schrecklichen Mr. Creakle einlassen wird. Ich glaube nicht, dass ich in einem dieser Bilder ein gefährlicher Charakter war, aber in allem trug ich dieselbe Warnung auf dem Rücken. Mr. Mel sprach niemals viel mit mir, war aber nie rau gegen mich. Ich glaube, wir leisteten uns gute Gesellschaft, ohne miteinander zu sprechen. Ich vergaß zu erwähnen, dass er manchmal mit sich selbst sprach und vor sich hin lachte, die Faust ballte, mit den Zähnen knirschte und sich bei den Haaren zog. Das waren Eigentümlichkeiten. Sie flößten mir erst Furcht ein, aber bald gewöhnte ich mich daran. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 25. November 2024.